Kundgabe 4716. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.08.1949. Redegabe. Zeugnis vom Wirken des Geistes. Was zur Stunde euch gegeben wird, das redet. Und scheuet euch nicht, es auszusprechen. Denn ihr seid nur getrieben von eurem Geist, der meine Äußerung ist. So lasset denn alles an euch herankommen, was auch gegen euch unternommen wird. Denn alles liegt fest im Plan von Ewigkeit. Und wer für mich und in meinem Auftrag tätig ist, der steht unter meiner besonderen Führung und tut nichts, als was meinem Willen entspricht. Denn er hat sich mir gegenüber schon seines Willens begeben. Er hat sich mir hingegeben im freien Willen. Und so ist er nun mein Werkzeug, also nur Ausführender meines Willens. Die Gabe, reden zu können, so er sich für mich einsetzet, muss ihn allein schon überzeugen, dass ich mich seiner angenommen habe. Denn sie ist Beweis genug für die Gegenwart dessen, der in ihm wirket. Ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende. Diese Verheißung ist wörtlich zu nehmen. Denn ich bin wahrhaft gegenwärtig in denen, die mich lieben und meine Gebote halten, die für mich tätig sein wollen aus Liebe zu mir und zum Nächsten, der sich in Not befindet. Ich bin bei euch und verlasse euch ewiglich nicht. Und so ihr auch leiden müsset, weil ihr noch inmitten der Welt stehet, weil euer Körper noch nicht vergeistigt ist und weil eure Seele einen höheren Reifegrad erzielen soll, so zweifelt doch nicht daran, dass ich selbst bei euch bin. Denn mit meinem Willen gehet ihr den Erdenweg auch durch Dornen und Gestrüpp, doch niemals ohne meine Führung. Und so kann euch nichts geschehen, als was mein Wille zulässt, weil meine Liebe und Weisheit es als gut für euch erkannte. Doch so ihr für mich reden sollet, wird es euch klar sein, dass ihr euch in meinem Schutz befindet. Denn ob ihr auch bedrängt werdet von Gegnern, die euch untauglich zu machen suchen für eure geistige Arbeit, ihr werdet alles widerlegen können, was sie anführen, und sichtlich von meinem Geist erfüllt sein. Ihr werdet reden in meinem Namen und für mich und mein Reich euch einsetzen mit innerster Überzeugung. Und daran erkennet ihr mein Wirken, dass euch eine Ruhe überkommt, so wie es gilt für mich und mein Wort zu streiten, und dass ihr darum erfolgreich kämpfen werdet mit dem Schwert eures Mundes. Denn ich bin ständig mit euch, und ihr gehet keinen Weg allein. Amen.